Komm, heißer Herbst, und mache die Bäume alle rot. Komm, heißer Herbst, und lache die herrschenden Lause tot. Verändere unsere Reime, denn Kunst tut nicht mehr Not. Grad wie die großen Bäume, mach unsere Träume rot. Komm, heißer Herbst, und zeige das Fallen der Blätter im Wind, dass sich kein Mensch verneige vor denen, die oben sind. Verändere unsere Lieder, die Herrschenden zittern schon. Komm, heißer Herbst, komm wieder und mache Revolution. Oktober soll es werden, Oktober soll es sein, des Menschen Not auf Erden, sie soll zum Himmel schreien. Komm, heißer Herbst, und bringe, weil sonst ja nichts geschieht, den Sturm zu uns und singe mit uns ein neues Lied. Ein Lied, das alle hören, im Elend und in Gefahr, und sich mit uns verschwören, im Herbst und immer da. Komm, heißer Herbst, komm wieder, die Herrschenden zittern schon. Verändere unsere Lieder und mache Revolution.